Kundgabe 4728. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.08.1949. Geißel des Antichristen. Die Geißel des Antichristen wird scharf geschwungen werden über alle, die sich zu mir bekennen, wie sie einstmals auch über mich geschwungen wurde vor meinem Kreuzestod als Mensch. Doch ich werde sie abwehren von den meinen. Ich werde sie selbst auffangen und zurückwirken lassen auf alle, die dem Satan hörig sind. In den Reihen der meinen wird zwar das Wüten dessen sehr zu spüren sein, doch solange das Schild des Glaubens sie deckt, wird er ihnen nicht viel Schaden zufügen können. Denn widerstehe ich als Schutz vor ihnen, was auch gegen die meinen unternommen wird. Doch sie erkennen die Herrschaft des Antichristen, und sie wissen, dass bald das Ende und mit ihm auch die Stunde ihrer Rettung gekommen ist. Und dieses Wissen gibt ihnen eine Kraft, die alles ertragen lässet. Ihr werdet keine lange friedliche Zeit mehr haben. Stunde um Stunde und Tag um Tag verrinnt, und die Zeit rückt immer näher, die mein Geist euch angekündigt hat. Es steht die Welt vor einer gewaltigen Erschütterung, deren Folgen unbeschreiblich sind. Und ob ihr auch zweifelt, ihr haltet es nicht mehr auf, und ihr müsstet euch sehr bald entscheiden für oder gegen mich. Diese Entscheidung wird gefordert von dem, der wider mich ist und bleibt noch ewige Zeiten hindurch. Er wird kommen vor mir und auf dieser Erde in Erscheinung treten. Und der ihm voll und ganz hörig ist, den nimmt er in Besitz. Das heißt, durch ihn wird er sich äußern in seiner ganzen Macht und Kraft. Die Menschen werden in Scharen sich ihm anschließen. Sie werden ihm ihren Tribut zollen und sich ihm freiwillig unterwerfen. Sie werden ihm hörig sein, weil er als Mensch auf sie einwirket und sie blendet durch seine Worte und Taten. Er wird siegen, weil alle sich ihm freiwillig ergeben. Und also wird er große Macht haben und diese nützen gegen mich, gegen alle, die an mich glauben und sich zu mir bekennen. Er wird mich bekämpfen und also auch den Kampf führen gegen die meinen, die mir jedoch treu bleiben, bis zum Ende. Die Zeit des Antichristen ist gekommen, und also wird er bald in Erscheinung treten. Und dann wisset ihr, dass das Ende nahe ist. Denn nur kurze Zeit wird er regieren. Und weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, wird er die Hölle öffnen und freilassen alles Böse. Und es wird mit ihm zusammenwirken in unerhörter Weise. Doch die Stunde seines Sturzes in die Tiefe ist bestimmt seit Ewigkeit. Und es erfüllet sich, was verkündet ist, in Wort und Schrift. Amen.